langsam, wat zeg, langsam. Eins nach dem anderen, ihr macht mich ganz schwindlig. Was soll ich denn mit den 10 Minuten anfangen, die er heute zu früh fertig wird? Wotzek, bedenk er, ihr habt noch seine schönen 30 Jahre zu leben. 30 Jahre macht 360 Monate. Und erst wie viele Tage, Stunden, Minuten, was will er denn mit der ungeheuren Zeit anfangen? Teil sich ein, Wotzek! Jawohl, Herr Hauptmann. Es wird mir ganz Angst um die Welt, wenn ich an die Ewigkeit denk. Ewig, das ist ewig, das sieht er ein. Nun ist es aber wieder nicht ewig, sondern ein Augenblick. Ja, ein Augenblick. Wotzek, es schaudert mich, wenn ich denke, dass sich die Welt in einem Tag herumdreht. Drum kann ich auch kein Bild mehr sehen. Oder ich werde melancholisch. Jawohl, Herr Hauptmann. Wotzek, es sieht immer so verhetzt aus. Ein guter Mensch, tu das nicht. Ein guter Mensch, der sein gutes Gewissen hat, tut alles langsam. Red er doch was, Wotzek. Was ist heute für ein Wetter? Sehr schlimm, Herr Hauptmann. Wind, ich spür schon, es ist sowas Geschwindes draußen. So ein Winter macht mir den Effekt wie eine Maus. Ich glaub, wir haben sowas aus Südnord. Jawohl, Herr Hauptmann. Südnord. Oh, er ist dumm. Ganz abscheulich dumm. Wotzek, er ist ein guter Mensch, aber er hat keine Moral. Das ist, wenn man moralisch ist. Versteht er, es ist ein gutes Wort. Er hat ein Kind ohne den Segen der Kirche. Jawohl. Er unser Hochwürdiger, der Garnisonsprediger sagt, ohne den Segen der Kirche, das Wort ist nicht Herr von Hauptmann, mir. Der liebe Gott wird den armen Moor nicht drum ansehen, ob das Amen darüber gesagt ist, er gemacht wurde. der Herr sprach: Lasse die Kleinen zu mir kommen. Was sagt ihr da? Was ist das? Der kleine Kuriose Antwort, er macht mich ganz konfus. Wenn ich sage er, so mein ich ihn. Wir arme Leute, sehen Sie, Herr Hauptmann, Geld, Geld, hier kein Geld macht. Setz einmal einer seinesgleichen auf die moralische Art in die Welt. Man hat auch sein Fleisch und Blut. Ja, wenn ich ein Herr wär und hätte einen Hut und eine Uhr und ein Augenglas und kein von dem Reden, ich wollte schon tugendhaft sein. Es muss was Schönes sein, um die Tugend, Herr Hauptmann. Aber ich bin ein armer Kerl. Unsereins ist auch einmal unselig in dieser und der anderen Welt. Ich glaub, wenn wir in den Himmel kämen, so müssen wir doch. Schon gut, schon gut. Ich weiß, er ist ein guter Mensch, ein guter Mensch. Aber er denkt zu viel, das zählt. Es sieht immer so verhetzt aus. Der Diskurs hat mich angegriffen. Gehe jetzt und renne nicht so. Gehe langsam die Straße hinunter, genau in der Mitte. Und nochmals, gehe langsam, hübsch langsam. Thank you. über das Gras hin, wo die Schwämme so nachwachsen. Es wäre ein Igel. Drei Tage und drei Nächte drauf, und er lag auf den hohen Stängen. Es wird finster. Das macht dir Angst? Ei, was? Das waren die Freimaurer! Ich hab's! Die Freimaurer! Hey! Hey! Sing lieber mit! Fasse ab das grüne Glas! Yes. Alles holen! Ein Stund! Den heim. Da kommen sie! Was ein Mann! Wie ein Baum! Er steht auf seinen Füßen wie ein Löwe! Ei, was für freundliche Augen, Frau Nachbarin! So was ist man von mir nicht gewohnt! In die Kaserne. Hast Stecken geschnitten für den Major. Ja, Marie. Was kam's heraus. Es war ein Gewild am Himmel und alles in Blut. Ich bin vielen auf der Spur. Mann! Und jetzt alles finster. Es war wieder was, vielleicht steht nicht geschrieben und sieh es in der Rolle von Land wie ein Rauch vom mir hier gegangen, bis vor die Stadt, was soll das werden? Ein Buch, jetzt ist es verbrannt. Es gibt eine Revolution in der Wissenschaft. Eiweißfette, Kohlenhydrate, und zwar Oxyanhydride. Aber er hat wieder gehustet. Nein, ich ärgere mich nicht. Ärgern ist ungesund, ist unwissenschaftlich. Ich bin ganz ruhig. Mein Puls hat seine gewöhnlichen 60. Behüt, wer wird sich über einen Menschen ärgern, wenn es nur ein Molch wäre, der einem unpässlich wird. Aber, Ozek, er hätte doch nicht husten sollen. Sehen Sie, Herr Doktor, manchmal hat man so einen Charakter, so eine Struktur, aber mit der Natur ist was anderes. Sehen Sie, mit der Natur, das ist so, wie soll ich es sagen? Zum Beispiel, wenn die Natur aus ist, wenn die Welt so finster wird, dass man mit den Händen an ihr herumtappen muss, dass man meint, sie verrinnt wie Spinnengewebe. Ach, wenn was ist und doch nicht ist. Oh, Marie, wenn alles dunkel ist und nur noch ein roter Schein im Westen wie von einer Esse, an was soll man sich gehalten? Herr Doktor, wenn die Sonne im Mittag steht und es ist, als ging die Welt in Heulung, hat schon eine bürgerliche Stimme zu mir geredet. Ozek, er hat eine Aberratio. Die Schwämme, haben Sie schon die Ringe von den Schwämmen am Boden gesehen? Linien, Kreise, Figuren, wer das lesen könnte. Aberratio mentalis partialis zweite Spezies. Sehr schön ausgebildet. Und schenk, er kriegt noch mehr Zulage. Tut er noch alles wie sonst, rasiert seinen Hauptmann, fängt fleißig Molche, isst seine Bohnen. Im Ordnung, Herr Doktor, denn das Menaschgeld kriegt das Weib, darum tu ich's ja. Er ist ein interessanter Fall, halt er sich nur brav. Bozek, er kriegt noch einen Groschen mehr Zulage, was muss er aber tun? Essen, dann Schöpfenfleisch essen, nicht husten, seinen Hauptmann rasieren, dazwischen die fixe Idee pflegen. Oh, meine Theorie, oh, mein Lohn, ich werde unsterblich, unsterblich. er mir jetzt die Zunge. Liegen. Was? Was ist?